Hallo und willkommen zum ersten Podcast der Piraten aus Mittelfranken. Mein Name ist Dennis Michalski. Ich spreche heute mit Michael Bengel, unserem Vertreter im Nürnberger Stadtrat. Hallo Dennis. Ja, das erste Mal wird es noch ein bisschen häufiger laufen. Liegt daran, dass es das erste Mal ist. Wir möchten über aktuelle Themen in Mittelfranken und Piratenthemen und aber auch allgemeines deutschlandweites Geschehen oder Weltgeschehen gegebenenfalls drauf eingehen. Das Format soll so ungefähr eine halbe Stunde dauern, vielleicht auch mal eine Stunde. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt, aber länger wollen wir uns nicht unterhalten. Ja, Michael hat Zeit gefunden heute zum ersten Mal. Aber kann ich doch auf die freundliche Einladung muss mehr reagieren. Ja, wir haben im Moment noch immer ein paar Leerlaufzeilen. Ich muss mal schauen, dass ich das danach noch ein bisschen bearbeite und die größten Schnitzer rausschneide oder wir lassen es einfach drin. Das werde ich mir nachher nochmal anhören und dann schauen wir weiter. Ich würde jetzt aber gleich zum ersten Thema kommen, eher das Lokale. Michael, wie läuft es im Stadtrat? Was gibt's Neues? Na, laufen im Stadtrat tut's eigentlich ganz gut. Was gibt's Neues? Also in Nürnberg starten gerade die Haushaltsdebatten oder beziehungsweise der kommunale Haushalt, also der Stadthaushalt, wird Ende November beschlossen und der städtische Haushalt ist eigentlich das Medium, mit dem der Stadtrat die Verwaltung lenken kann. Also da geht es ums Geld. Welches Geld wird wohin verteilt? Wer kriegt wie viel? Und also das ist auch in jeder Stadt anders. In Nürnberg ist es so, in der ersten Stadtratssitzung nach den Ferien wird der Haushalt vom Kämmerer eingebracht. Das heißt, die Verwaltung macht einen Vorschlag. Und jetzt schauen wir uns quasi alle Stadträte den Vorschlag an und überlegen uns, was uns dazu noch einfällt und können dann quasi Änderungsanträge stellen und im November ist dann die große Debatte, wo sämtliche Anträge besprochen werden und wo am Schluss dann der Haushalt festgelegt wird. Und findet der erste Entwurf vom Kämmerer jetzt Zustimmung oder eher Ablehnung im Stadtrat? Ja, generell ist es so, dass also die Kämmerei und die Verwaltung, die stecken da natürlich am meisten drinnen. Und was vielleicht interessant ist, ist also der Nürnberger Haushalt hat eine Höhe von insgesamt 1,7 Milliarden, also ist im Prinzip eigentlich ein Haufen Holz. Wenn man sich den aber genau anschaut, dann stellt man fest, dass ungefähr ein Drittel Personalkosten ist. Ein Drittel sind also so durchlaufende Posten wie Sozialhilfe, also SGB II wird ja quasi von der Stadt ausgeteilt, dann gibt es noch Wohngeld, dann gibt es diverse andere Transferleistungen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind, also da hat man auch keinen Spielraum. Und von dem letzten Drittel laufen dann also Zuwendungen der Stadt an verschiedene Vereine, Sport, Museen, Schlag mich tot, also zum Beispiel die Nürnberger Symphoniker kriegen irgendwie 18 Millionen für den Unterhalt und sowas. Also das sind dann insgesamt auch nochmal 200 Millionen. Dann haben wir noch 100 Millionen für unsere MIP-Sachen. Also das heißt, was wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren bauen wollen. Also so das neue der neue Konzertsaal ist da zum Beispiel draußen oder halt der Frankenschnellweg oder was jetzt bei uns aufgeschlagen ist, ist, dass 3 von den großen Hafenbrücken über den Frankenschnellweg defekt sind, beziehungsweise die wurden halt in den 70er Jahren aus einem nicht ganz optimalen Beton gemacht und müssen unbedingt saniert werden. Da schlagen dann die nächsten paar Jahre auch nochmal 180 Millionen drauf, dass man eigentlich am Schluss relativ wenig Spielraum hat, da noch groß was zu machen. Also in den letzten Jahren war es immer so, dass noch so die verschiedenen Fraktionen und sowas immer noch so ein Budget bekommen haben, was sie dann quasi noch aufgeteilt haben, also dass der Sportverein noch ein paar 100 Euro mehr kriegt und der andere Verein da ein paar 100 Euro weniger. Aber wir in Nürnberg haben halt das Problem, dass durch die großen Hafenbrücken und den in Anführungszeichen Sanierungsstau eigentlich da das schon ausgereizt ist. Und das Erschreckende ist halt, der letzte Haushalt ging ungefähr 0 auf 0 raus. Also da hat man, glaube ich, eine Neuverschuldung von 3 Millionen, was eigentlich für so eine Stadt gar nichts ist. Aber der Kämmerer hat halt jetzt ein Paket aufgelegt, wo wir im nächsten Jahr, also quasi schon mit 50 Millionen Schulden einsteigen, und da muss natürlich dagegen gesteuert werden. Und das sind jetzt quasi die Debatten, die jetzt dann laufen in den nächsten 4 Wochen. Hm. Was gesagt, die Fraktion kriegt Geld zum Aufteilen aus dem Haushalt? Ja, also das nennt man böse eigentlich immer Spielgeld. Das heißt, das sind aber auch immer relativ wenig. Das waren, glaube ich, letztes Jahr pro Fraktion 50.000, 60.000 Euro. Und die sind dann quasi verschiedenen Vereinen und sowas zugewiesen haben. Also was letztes Jahr war, hat sich die CSU und die SPD zusammen geeinigt, dass sie quasi zum Beispiel die Sportvereine unterstützen wollten und haben denen aus dem Haushalt dann quasi 190.000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt, die auch die verschiedenen Sportvereine, und das sind ja in Nürnberger Haufen, verteilt waren. Ah, okay. Die Brücken über den Kanal, ich weiß von Fürth auch, dass die jetzt auch die Brücke sanieren müssen. Ich weiß nur nicht genau, wie sie heißt, aber die hat anscheinend genau das gleiche Problem. Genau, das sind quasi, also das nennt man spannungsrissgefährdende Brücken. Und zwar ist das sind Spannbetonbrücken, also das heißt für den technischen Laien, da ist ein Stahlbeton besteht aus Beton, und dann sind eigentlich so Stahleinlagen drinnen, und diesen Spannbetonbrücken wird dieser Stahl vorgespannt. Das heißt, dann kann das ganze Profil ein wenig dünner werden. Und da hat man wohl in den 70er Jahren bei verschiedenen Brücken einen falschen Stahl oder falsche Betonmischung genommen. Auf jeden Fall fangen die innen das Rosten an, und das Problem ist, die versagen dann innerhalb von mehreren Wochen, also ohne große Vorankündigung. Normalerweise, wenn irgendeine Brücke kaputt geht, dann senken die sich halt langsam, und dann hat man halt Jahre Zeit und kann sich überlegen, was macht man. Das ist bei denen nicht so, sondern die können relativ kurzfristig kommen. Und es ist nicht nur ein Problem in Fürth und in Nürnberg, sondern das in Deutschland war ein Problem, und es bringt viele Gemeinden in die Bredouille, weil halt diese Brücken ziemlich groß sind. Also das sind die drei Brücken, ums die bei uns geht, die sind alle im Hafengebiet. Das heißt, die gehen über den Rhein-Main-Donau-Kanal und über den Frankenschnellweg. Und da kostet halt eine schon mal ein Schweinegeld. Also wie gesagt, alle 380 Millionen. Wenn du denkst, was ich vorher gesagt habe, dass wir also quasi für unsere ganzen Bauvorhaben im Jahr ungefähr 100 Millionen haben, dann sind es halt schon Stange Geld. Vor allem die 100 Millionen für unsere ganzen Bauvorhaben, das sind auch Schulen und was weiß ich noch was alles drin. Also das bringt manche Gemeinden wirklich an den Rand des Ruins, aber arg in die Bredouille. Die 380 Millionen, ist das für eine oder für alle drei? 180 für alle drei. Ach, 180 Millionen, okay. Also mir wäre jetzt auch 380 irgendwie, wäre mir jetzt nicht so schlimm vorgekommen. Naja, also eine so eine Brücke bis 60 Mio ist auch nicht ohne. Vor allem, das zieht sich über Jahre hinweg, weil du kannst ja nicht einfach schließen und schließen, abbrechen, erneu bauen, sondern da werden dann quasi Umleitungen gemacht und Behelfsbrücken und schlagen mich drunter. Über diese drei Brücken geht wahnsinnig viel Verkehr von der Stadt ins Hafengebiet, wo ja das ganze Logistikzentrum ist. Und habt ihr auch schon darüber gesprochen, wie man die neu machen muss, also wie das Bauvorhaben an sich ist oder nur, dass sie gemacht werden müssen? Nee, das sind also bei so einer Größe wie Nürnberg sind sowas immer sehr hochkomplexe Vorgänge. Also es wurde halt erst einmal durch Gutachter festgestellt, dass die drei Brücken da drunter fallen, also unter dieses Problem. Dann wurde ein anderer Gutachter quasi beauftragt, was denn so die Lösungen wären. Also die haben sich 7 oder 8 verschiedene Lösungsmöglichkeiten gemacht. Also die eine Brücke komplett spann abreißen und dann die neu bauen und dann die nächsten machen und so weiter. Oder so Behelfsbrücken nebenbei hinzumachen und so weiter. Auf jeden Fall gab es da jetzt schon ein Konzept. Jetzt sind wir quasi an dem Schritt, dass wir die ersten Ingenieurbüros beauftragt haben, quasi just aktuell heute im SÖR-Ausschuss, haben wir die Ingenieurbüros beauftragt für die ersten Konzepte und Berechnungen. Und dann geht es ja erst los, da müssen die Behelfsbrücken, also es wird sich für dieses Konzept der Behelfsbrücken entschieden, weil das die Problematik halt ist, die können von heute auf morgen versagen, diese jetzigen Brücken. Das heißt, man will möglichst schnell Abhilfe schaffen. Und dann werden erst Behelfsbrücken gebaut und dazu müssen vielleicht auch noch Grundstücke erworben werden und so weiter. Es hat alles einen ganzen Rattenschwanz. Also diese Baumaßnahmen, die ziehen sich jetzt bestimmt die nächsten 6, 7, 8 Jahre. Also es dauert bestimmt allein 2 bis 3 Jahre, bis da angefangen wird, bis halt die ganzen Ausschreibungen laufen und sowas. Bei diesen Größenordnungen musst du ja auch europaweit ausschreiben und da dauert eine Ausschreibung, also erstellende Ausschreibung, das Rausgeben und das Angebot von den Firmen einholen und vergleichen, dauert da schon mal ein halbes Jahr. Du hast gesagt, wie heißt der Ausschuss? Söhr-Ausschuss? Söhr, also wir haben in Nürnberg den Service öffentlicher Raum, genannt Söhr, das ist ein Werksausschuss, das heißt, da wurden verschiedene Abteilungen von der Stadt ausgegliedert und ein Werk sozusagen geschaffen, was eine städtische Tochter ist. Und ich bin als Stadtrat quasi im Söhr-Ausschuss und Vertreter, also ich habe eine Ausschussgemeinschaft mit verschiedenen kleinen Parteien gegründet, weil du als Einzelstadtrat eigentlich nicht in Ausschüsse kommst. Und Ausschüsse sind schon recht wichtig. Und der Söhr-Ausschuss, also Söhr macht alles, was in Nürnberg mit Außenraum zu tun hat. Also die sind für die Straßenbauten, für die Brückenunterhalt, für Parkanlagen, für Straßenfegen und so weiter zuständig. Ja, okay. Und wenn es heißt, die können jederzeit zusammenbrechen, sage ich mal, also die schauen jetzt einmal in der Woche nach, wie geht's der Brücke oder sind da die Zeitabstände größer? Also es jetzt hört sich nicht so schlimm an, wie es eigentlich ist. Naja, also sagen wir so, die kündigen sich schon ein bisschen vorher an. Also den genauen Stand weiß ich nicht, aber die werden jetzt schon alle paar Monate angeschaut. Ich denke, es sind auch verschiedene Sensoren eingebaut. Also auf die wird jetzt ein behutsames Auge geworfen. Das Problem an diesen Brücken ist halt, du weißt ja nicht, wann sie kommen. Also die könnten theoretisch auch noch 10 Jahre halten, die könnten auch noch 15 Jahre halten, die könnten aber auch, sagen wir so, in einem Jahr kaputt gehen. Und es kann monatlich zu einer Sperrung kommen. Ne? Also man sperrt sie ja dann auch nicht voll, sondern halt für LKWs oder schwer. Aber die sind quasi schon unter Beobachtung. Und wir haben uns halt für dieses aufwendige Konzept entschieden, alle 3 Brücken gleichzeitig zu machen und mit diesen Behelfsbrücken, weil es halt wirklich dann innerhalb kürzester Zeit, also 8 Jahre ist auch noch lange, aber das ist halt im Prinzip für die Stadt der kürzeste Zeitraum, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. In Fürth ist es, glaube ich, die Stäubenbrücke, an der sie ewig rumsaniert haben, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich weiß nur, dass es die Brücke da hinten ist. Aber da hinten nützt jetzt auch nicht viel. Es kann sein, dass die Stäubenbrücke ist. Da haben sie auch geschrieben, irgendwie in den nächsten 8 bis 10 Jahren muss sie auf jeden Fall gemacht werden. Und jetzt überlegen sie, dass erstmal nur sie einspurig befahren lässt. Also nur noch eine Spur pro Richtung und die großen LKWs sperrt. Ja, es ist der große Investitionsstau, den wir überall haben. Naja, und das ist bei uns im Prinzip auch wenn so die philosophische Frage. Also wir haben ja der Kämmerer hat in Nürnberg quasi so dieses Szenario 2026 aufgezogen. Das heißt, und das ist mir eigentlich auch neu, das ist eigentlich relativ einmalig in Deutschland, dass quasi ein Kämmerer weit in die Zukunft denkt, was und schon mal die Kosten versucht zu ermitteln, was in den nächsten 10 Jahre auf die Stadt zukommt, weil er sagt, wir haben halt so einen großen Investitionsstau, beziehungsweise was halt auch riesig ist, ist dieses ganze Kita-Ausbauprogramm, dass du eigentlich länger denken musst, weil du dann, du weißt ja, also Frankenschnell, das dauert ja auch 10 Jahre mindestens, bis der umgesetzt ist, also wir fangen ja noch nicht einmal an, und du kannst du dann ungefähr schon ausrechnen, wenn du weißt, wie hoch die Kosten sind, welche Kosten in welchem Jahr auf dich zukommen. Und da hat er mal alles addiert, sämtliche Projekte, die in Nürnberg rumschwören. Und da kam er halt auf eine Kostenunterdeckung von 600 Millionen in die nächsten 10 Jahre. Und das will natürlich kein Stadtrat, will jetzt das voll auf Schulden aufbauen, sondern jetzt geht's halt los, wie kann man jetzt da quasi gegensteuern mit Einsparungen, eventuell Steuern erhöhen, aber als Stadt kannst du ja auch nicht jede Steuer erhöhen, sondern du kannst ja quasi nur an der Gewerbesteuer oder an der Grundsteuer ein wenig rumdrehen oder du musst halt schauen, dass vom Bund und vom Land mehr kommt. Also das ist nicht ganz ohne und das sind eigentlich immer interessante Diskussionen und Konzepte. Und wie ist da die Diskussionskultur? Also jetzt nicht nur in dem Thema, sondern auch generell dann? Das ist also von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also in Nürnberg ist es schon so, wir haben ja die GroKo, also diese große Kooperation, Koalition wollte ich das nicht nennen. Und da macht eigentlich SPD und CSU machen eigentlich schon ziemlich viel untereinander aus. Also im Hinterzimmer trifft es jetzt nicht ganz, aber es ist schon auch einen kurzen Dienstweg und alle anderen, die Kleinen, die müssen halt immer schauen, also die Grünen, die sind ja auch Fraktionen, die sind auch immer mit drinnen, aber wir als Ausschussgemeinschaft müssen schon immer schauen, also wir werden überall offiziell eingeladen und wir dürfen auch unseren Senf dazugeben, aber wir sind halt jetzt nicht mehrheitsrelevant. Das heißt, aber es kommt auch immer darauf an, wie es dich persönlich stellst. Also ich bin für meine sachlichen Beiträge eigentlich immer bekannt. Das heißt, mir wird schon zugehört, wenn ich irgendwas sage. Aber es ist jetzt so, dass durch einen Redebeitrag jetzt plötzlich da irgendwie die Stimmung umschwankt und das Abstimmungsverhalten ist anders, sondern eigentlich sind die ganzen Abstimmungen eigentlich schon vorher klar, wie es ausgeht. Und du kannst halt dann noch das ein oder andere anmerken, wenn da irgendwas gar nicht passt. Oder du kannst auch irgendwas sagen, du kannst auch mal die Verwaltung loben, wenn es da irgendwas passt. Aber ich denke, oder mein Fazit so aus den letzten anderthalb Jahren Stadtratstätigkeit ist, dieses ganze Parlamentarspielchen und die Ausschüsse und die Stadtratssitzungen sind eine. Was viel wichtiger ist, was ich auch am Dreikönigstreffen gesagt habe, was man auch auf YouTube nachschauen kann, ist eigentlich so der kurze Dienstweg bei den Abendempfängen und sowas, wenn du halt mit verschiedenen Leuten reden kannst und da das eine oder andere ansprichst oder die eine oder andere Information kriegst. Und das andere ist halt wirklich der Kontakt in die Verwaltung. Also das heißt, als Stadtrat kannst du halt, wenn du willst, die Leute direkt anrufen und du kriegst meistens eine direkte Antwort. Und das ist eigentlich das, was eigentlich so ein Mandat eigentlich auch ausmacht. Das und dass du halt von der Verwaltung automatisch mit den ganzen aktuellen Informationen versorgt wirst über die Sitzungsunterlagen. Also du musst dir die selber holen, die Infos. Kommt drauf an. Also zu jeder Sitzung gibt es ja die Sitzungsunterlagen. Also das ist irgendwie, ich wollte mal messen, wie viel Meter das im Jahr sind. Also ich denke, das ist schon Stapel von 2-3 Metern, DIN A4. Das kriegst du und das musst du ja halt durchlesen. Und ich kann mir jetzt nicht alles durchlesen und viele Sachen interessieren mich auch nicht, aber zum Beispiel, ich versuche halt dann auf piratige Themen ein wenig zu achten, wie wenn so irgendwie, also Datenschutz kommt jetzt nicht so sonderlich vor, aber IT-Sicherheit oder WLAN oder sowas. Also da versuche ich schon rauszumachen, ob das schlüssig ist, was die Verwaltung dazu macht und dann halt im Ausschuss oder in der Sitzung einen oder anderen Wortbeitrag dazu zu formulieren. Wie bist du als Pirat im Stadtrat? Also du hast gesagt, du hast eine Ausschussgemeinschaft. Also es gibt verschiedene Fraktionen und dann gibt es so die restlichen freien, sage ich mal, oder kleinen Mandatsträger, die sich dann in der Ausschussgemeinschaft zusammengetan haben. Genau, also wir haben 70 Stadträte, davon sind die meisten rot und schwarz und 6 grüne. Und der Stadtrat legt ja quasi am Anfang durch seine Geschäftsordnung fest, wie viele Ausschüsse es gibt und mit wie vielen Leuten die besetzt sind. Und dann rechnet man mit einem Verfahren, also die Hond oder Harry Niemeyer, rechnet man quasi runter. Also bei der Größe und 12 Ausschusssitzen kriegt die, also bei uns ist es so, wir haben 12 Ausschusssitze, die SPD kriegt 6. Die CSU kriegt 4, einen kriegen die Grünen und dadurch, dass ich mich quasi mit der ÖDP, dem Guten, der FDP und einem Freien Wähler zusammengetut haben, sind wir quasi so groß wie die Grünen. Das heißt, wir dürfen im Endeffekt auch einen in die verschiedenen Ausschüsse entsenden und die halt kleiner sind, oder keine sich nicht zusammengetan haben, wie die Linken zum Beispiel, die haben die linke Liste hat 3 Sitze, die sind halt nicht in einem Ausschuss vertreten und wir haben auch noch einen Freien Wähler, den wollten wir jetzt nicht unbedingt in der Ausschussgemeinschaft haben, der ist halt auch nicht in einem Ausschuss vertreten. Das heißt, die kommen eigentlich nur die haben nur Rederecht bei den Plenarsitzungen, wo alle da sind. Und warum habt ihr euch nicht alle als Fraktion zusammengeschlossen oder ist das überhaupt möglich als Fraktion? Als Fraktion geht's auch. Das hat Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, wir haben ja in Nürnberg auch noch, wir haben in Bayern in ganz Deutschland die kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, die Kommunen haben eigentlich relativ viel Spielraum, wie sie ihre Sachen regeln. Und was war die Frage? Warum nicht alle? Genau, also warum habt ihr euch nicht alle zusammengeschlossen und eine Fraktion gegründet statt eine Ausschussgemeinschaft? Genau, Fraktion. Eine Fraktion zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie eine eigene, also nach außen hin einheitlich auftritt. Das heißt, die Fraktionen setzen sich zusammen, machen einen Meinungsbildungsprozess und gehen dann mit einer Meinung raus. So, und es wollte ich wäre da eigentlich offen gewesen, aber das wollten die ÖDPler und nicht, weil die quasi in der Ausschussgemeinschaft, die es vorher gab, also da waren zwei FDPler, ein ÖDPler war, da wurde das ein wenig so erzwungen. Und das Problem ist halt, die ÖDP und die FDP, wenn es da ums Wirtschaftspolitik geht, dann kommen die auf einen grünen Nenner und dann musst du quasi also nach Außenstehender halt auch irgendwie rauskommen als kleine Partei, dass du halt auch deine eigene Meinung hast und die da auch vertrittst und dann nicht quasi in dieser Fraktion untergehst. Und das andere, uns hat man erzählt in Nürnberg, wenn du quasi als verschiedene Parteien eine Fraktion gründen, dann ist die Partei nach außen nicht mehr so erkennbar und müsste aus Gründen dann bei der nächsten Kommunalwahl nochmal Unterschriften für Wahlzulassung sammeln. Und davon haben halt alle einen heiden Respekt, weil das halt ein gewisser Aufwand ist. In München ist es anscheinend überhaupt kein Thema, weil in München hatte ja quasi sich unser Pirat mit der Hutwählergemeinschaft und der FDP zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Und da ist es anscheinend kein Thema. Also ich denke, der hat sich auch vorher erkundigt und die müssen wohl nicht das nächste Mal Unterschriften sammeln. Und wer hat euch gesagt, dass, wenn ihr die Fraktion macht, Unterschriften sammeln müsst? Das kommt von unserem Rechtsamt. Also ich bin da auch nochmal am Nachbohren, weil ich hätte es auch gern endgültig geklärt, weil je nachdem, wie es uns Piraten weitergeht, entweder vielleicht das nächste Mal wieder dabei oder nicht, dann ist halt eine Fraktion, finde ich, ist halt nochmal ein wenig schöner, weil du kriegst halt erstens mehr Geld, also der Fraktionsvorsitzende kriegt quasi doppelte Entschädigung, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden kriegen anderthalb so viel Stadtratsentschädigung und du wirst halt von der Stadt auch ein wenig anders finanziell ausgestattet, also jetzt so sonderlich viel mehr als wir, also wir sind auch schon einigermaßen berüchtigt, aber es ist schon wegen so ein Spielchen, ob es jetzt Fraktions bist oder nicht. Also wie zum Beispiel in Nürnberg, wir haben ja Partnerstädte und dann gibt es Reisen zu Partnerstädten und da werden halt jetzt irgendwie die Fraktionen werden immer eingeladen und wir werden nicht eingeladen und sowas. Es ist, aber wie gesagt, ist in jeder Stadt wird es ein wenig anders gehandelt und es sind halt auch immer, der Oberbürgermeister ist ja quasi der Kaiser in so einer Stadt, also er ist ja quasi Chef der Verwaltung und kann im Prinzip da und auch für den Stadtrat zuständig und was alles im Stadtrat behandelt wird und die Tagesordnung und so weiter und so fort. Und der hat da schon gewissen Spielraum. Und wir haben in Nürnberg immer ein wenig so das Gefühl, dass wir als Ausschussgemeinschaft schon immer ein wenig so nicht ganz so vollwertig behandelt werden wie die anderen, aber wir arbeiten daran. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich habe gehört, die VAG wird die Preise anheben. Geht es jetzt nur Nürnberg oder generell? Hast du da was gehört? Bist du da drin? Naja, das sind lange anhandelnde Diskussionen. Also es ist nicht nur Nürnberg, sondern es ist im ganzen VGN-Gebiet. Und es ist so, es gibt die sogenannten Asselsberger Beschlüsse. Das heißt, die ganzen Träger der öffentlichen Nahverkehre, also der VGN, die ganzen großen Städte, haben sich irgendwo mal in Asselsberg bei Erlangen getroffen und da festgelegt, dass die jährliche Steigerung an Personalkosten, Energiekosten und was weiß ich noch immer, eigentlich regelmäßig jährlich auf die Fahrpreise umgelegt werden, dass die Städte nicht immer mehr zuschießen. Und das wäre halt immer so, das sind immer so die Diskussionen Dezember, Januar, wo dann halt immer die 1,2 bis 2 bis 3% Preiserhöhung kommt. Das wäre automatisch, aber die Nürnberger haben jetzt quasi ein Konzept in Auftrag gegeben, um diese automatische Preiserhöhung erwähnen, quasi zu verteilen. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis, ist, dass halt Abo-Karten und lange Karten eigentlich ein wenig günstiger werden. Dafür werden die Einzelfahrten, also als Einzelkarte, noch teurer, von, glaube ich, 2,60 auf 3 Euro, also richtig teuer, um die Leute halt mehr in diese langfristige Kundenbindung zu bringen, also in die Monatskarten und was weiß ich. Also ich bin nicht ganz so glücklich mit der Lösung, aber es gibt jetzt auch ein Schülerticket und die Monatskarten werden ja günstiger. Das heißt, es ist halt jetzt einmal ein Versuch, diese automatische Preissteigerung, taktischer zu verteilen. Ah, okay. Dieses Schülerticket, ich habe gehört, dass man damit eigentlich nicht zur Uni fahren kann, weil das irgendwie noch komische Ausschlusszeiten hat und irgendwie nur am Wochenende gilt. Das ist so dieses Studententicket. Also das war wohl so, dass das halt erst ab 9 Uhr gilt. Bis 6 Uhr in der Früh. Also damit hättest du überall hinfahren können, aber halt nicht in die Uni. Also oder ist es halt so, dass du damit überall hinfahren kannst, aber nicht in die Uni. Das heißt, es war ein wenig eine seltsame Karte. Die gibt es immer noch, aber jetzt gibt es quasi die Möglichkeit, dass es ein Semesterticket gibt, was teilweise über den Studentenbeitrag finanziert wird. Das heißt, da muss jetzt jeder Student, glaube ich, 40 oder 50 Euro abdrücken im Semester. Man kann sich von dem Betrag X, frage mich nicht, wie viel der ist, ich glaube, ist immer noch ziemlich teuer, noch so ein Semesterticket kaufen und dann kann er dann quasi im Semester einen ganzen VGN benutzen. Und um auf ein piratiges Thema zu kommen, fahrscheinloser ÖPNV, ist da irgendwas an weit, weit entfernter Front irgendwo zu sehen? Das, also sagen wir so, ich erwähne es natürlich immer an jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, aber du musst halt da schon ziemlich dicke Bretter bohren, weil unser Konzept ja eigentlich vorsieht, dass es dann über eine Grundabgabe finanziert wird. Und die Grundabgaben sind wohl rechtlich so nicht zulässig. Das heißt, die Stadt hat eigentlich nicht das Recht, sowas zu erheben. Also es geht ja, weiß nicht, ob Sie es in der Zeitung gelesen hatte, die Pferdesteuer geht ja im Moment rauf und runter. Das heißt, eine Stadt kann eine Steuer, kann Hundesteuer erlassen, das ist städtisch, kann die festlegen, kann Pferdesteuer erlassen. Aber du kannst jetzt nicht noch irgendwelche größeren Grundabgaben machen. Also wenn wir das als Piraten weiterbohren wollen, das Thema, müssten wir eigentlich uns einen rechtlichen Rat holen, um da diese Möglichkeiten haben, die es da gibt, eigentlich rauszuarbeiten, dass man den Städten auch wirklich sagen kann, wir hätten da das Modell X und es würde auch funktionieren, wenn es den und den rechtlichen Rahmen gibt oder vielleicht gibt es den Rahmen schon. Ja gut, das wäre jetzt interessant, aber das wusste jetzt auch noch nicht, dass das eigentlich nicht machbar ist. Also wenn, dann müsste es praktisch auf Bundesebene geregelt sein, dass die neue Steuer erlassen und dann gibt es in ganz Deutschland fahrscheinloser ÖPNV. Ja, oder sagen wir so, also das wird auf jeden Fall uns immer gesagt, dass es nicht funktioniert. Vielleicht wie gesagt, da bräuchte man einen Rechtsrat. Vielleicht ist das ist natürlich auch immer so Abwicklungstaktiken von den Leuten, die halt an den Schalter holen und so hocken und sowas nicht wollen. Die sagen dann halt, es geht halt nicht. Also ich denke, es muss kein, wenn es stimmen sollte, dass es nicht geht, muss es kein Gesetz vom Bund geben, das genau festlegt, sondern es muss halt vom Bund oder vom Land, vielleicht ist es ja auch Landesrecht, einfach der Spielraum für die Gemeinden eingeräumt werden, dass sie solche Grundabgaben oder Steuern erlassen könnten. Ja gut, werde ich mir mal schlau machen für nächste Mal. Weiteres piratiges Thema, hast du schon gesagt, du schaust da immer drauf. Wie schaut es mit der Technik in Nürnberg aus? Noch alles XP-Rechner oder schon auf Linux? Nee, es sind noch Windows-Rechner. Also die meisten sind, glaube ich, Windows 7. XP sollten eigentlich alle aussortiert sein, obwohl ich gemunkelt hören haben sollte, dass es wohl noch ein Behördenhaus gibt, was noch unter XP arbeitet. Aber ich habe es auch mal angesprochen, das Thema. Es ist halt immer, es kommt halt auch immer langfristige Verträge und bla und blub und SAP läuft, also unser Nürnberg läuft da die ganze Buchhaltung und die ganze Abrechnung unter SAP. Und da fällt mir im Moment der Ansatz. Also ich denke, man kann immer nur erzählen, dass es in München funktioniert, wobei es ja da auch immer mal wieder unter Beschuss gerät. Aber ich denke, da musst du warten, bis sich irgendwas ergibt und auf der Tagesordnung ist, um das Thema mal wieder zu spielen. Also jetzt einfach mal immer so alle paar Monate hinzugehen und sagen, es wäre aber ganz schön, wenn wir jetzt alle Linux hätten, dann nimmt dich kein Mensch ernst. Ja, das stimmt. Aber wenn zumindest nicht mehr so XP derart vertreten ist, ist das ja auch schon mal eine gute Nachricht. Ja, aber es ist immer noch Windows. Also ich meine, und es ist schwierig. Also ich denke, da hat die Firma, diese berühmt-berüchtigte Firma, die das herstellt, glaube ich, immer noch ziemlich gute Karten oder gute Connections. Und ich denke, mal so System zu wechseln, wird schwierig. Vor allem das Problem in Nürnberg ist, dass eigentlich unsere ganze IT meinetwegen unterbesetzt ist. Also wir bräuchten eigentlich mehr Stellen, um wenn du da mehr Fachleute hast, dann kennst du das Thema auch besser spielen, weil ich glaube schon die Verwaltung da das eine oder andere mitmacht, aber wenn du nach München gehst, also die sind von den Einwohnerzahlen dreimal so groß, aber die haben IT-Abteilungen, die programmieren selber, die machen verschiedene Apps selber, die machen dieses ganzen oben Data treiben die voran. Und das ist, wenn ich zu uns gehe, also die sind eigentlich jetzt schon landunter mit IT-Sicherheit und was weiß ich. Also da müssten wir eigentlich, oder das versuche ich jetzt vielleicht mit dem Stellenplan nochmal nachzubohren, ob man nicht unsere städtische IT personell aufstockt. Na ja, dann bleib mal da dran. I do my very best. Noch so als großes Abschlussthema. Flüchtlinge in Nürnberg. Wie geht die Stadt damit um? Naja, also wie geht die Stadt damit um? Also gibt es verschiedene Ansätze. Also ich denke, von der Verwaltung, vom technischen Ablauf läuft es eigentlich relativ ruhig. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, unser Oberbürgermeister hat gesagt. Wir machen es halt eher auf die fränkische Art. Wir erledigen das und reden nicht groß drüber. Aber es kommen halt in Nürnberg so in der Woche 250, die untergebracht werden wollen. Also wir haben drei Turnhallen, die belegt sind. Da haben wir ja die Zeltstadt am Stadionbad. Die wird jetzt wieder ein wenig zurückgebaut. Dann wird wohl das alte Langwasserbad belegt und es sind verschiedene Hallen angemietet. Also ich denke, das läuft schon relativ ruhig. Also vor allem von denen, die da immer kommen, es sind ja auch viele im Transit, also die gehen dann in den Norden weiter oder was weiß ich. Aber es ist natürlich erstens auch eine finanzielle Sache, wo zwar viel vom Land wieder rückerstattet wird, aber wo Nürnberg quasi erst in die Vorleistung geht. Also da reden wir, glaube ich, im laufenden Jahr, also 2015, von irgendwie 18 Millionen, die auflaufen für Anmieten und was weiß ich und Versorgung und Essen. Wie gesagt, wo das meiste vom Bund kommt. Und das andere ist halt dann im Prinzip die politische Kultur, wie es jetzt weitergeht damit. Und da haben wir ja als Piraten am 24. so das erste Brainstorming, wie denn so die Piraten das sehen, weil es ist schon eine gewisse, oder was heißt eine gewisse, es ist eine Herausforderung, die uns die nächsten Jahre begleitet, weil kein Mensch weiß, wie das weitergeht, ob im nächsten Jahr wieder so viele kommen oder noch mehr oder noch weniger. Und diese ganzen Folgensachen mit Integration und Sprachkurse und Einschulen, also das ist ja nicht so, dass die kommen und dann in der Halle sind, sondern die werden ja dann, die kriegen ja von uns dann sämtliche Rechte und Pflichten, die ein hier Aufenthalter hat. Das heißt, die Kinder sollen, müssen in die Schule und oder in die Tages- oder Kindergarten und keine Ahnung. Also die werden schon relativ versorgt. Und dann geht es halt auch rum mit Sprachkursen und wie die ganzen Verfahren laufen, und wir müssen uns mal unterhalten, ob das sinnvoll ist, dass die ganze Zeit rumhocken oder ob die nicht arbeiten dürfen und so weiter und so fort. Also ich denke, das sind Debatten, die in Deutschland geführt werden müssen. Jetzt mal die Frage, was sollten sie arbeiten? Also ganz normal auf dem Arbeitsmarkt oder... Naja, also sagen wir so, es kann nicht sein, dass solche Asylverfahren Jahre, wirklich Jahre dauern und die nichts machen dürfen und ihren Unterkünften rumhocken und den lieben langen Tag, keine Ahnung, was die da machen. Also ich meine, da dreht ja jeder hohl. Also, und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich denke, wenn die schon da sind und einen Aufenthaltsstatus bekommen, dann... muss man denen irgendwelche Möglichkeiten machen. Also, weil ich meine, die wollen ja auch irgendwas machen. Also, die kommen ja nicht hierher, um dann in Hallenwohnungen oder sonst irgendwo rumzuhocken, sondern die müssen halt aus der Umgebung fliehen, weil sie da halt mit Leib und Leben bedroht sind, und sind sie da. Und da müssen wir halt uns halt unterhalten, wie wir damit umgehen. Ja, zum Thema unterhalten. Meine These, die ich mal aufgestellt habe und auch woanders schon gehört habe, ist eigentlich, man muss alles sagen dürfen, ohne Angst zu haben. Denkst du, es ist der richtige Weg, oder gibt es Sachen, die man nicht sagen sollte oder darf? Also ich sage jetzt mal so ins Blaue hinein, man muss alles sagen dürfen, aber man muss sich sehr gut vorher überlegen, wie man es formuliert. Weil das Problem ist wirklich, wenn du dich mit Leuten unterhältst und die fangen dann mit den üblichen Sachen an, also der rollt manchmal die Fußnägel hoch. Aber ich meine, wir wollten ja schon mal fast ein wenig über Diskussionskultur uns unterhalten. Also ich habe dieses Gefühl, gerade bei dieser Debatte wird bodenlos unsachlich und was weiß ich durch die Gegend geschmissen. Jeder hantiert mit falschen Zahlen, jeder erzählt da was anderes, so wie er es gerade braucht. Und ich denke, das Interessante ist halt, sich hinzusetzen, die verschiedenen Zahlen versuchen zu verifizieren, und dann müssen wir halt schauen, wie wir das politisch auswerten. Also irgendjemand hat erzählt, in Baden-Württemberg wird seit Jahren keiner abgeschoben. Also ich meine, ich bin jetzt kein Fan des Abschiebens, aber das sind auch Sachen, also weiß ich nicht, wie man dann umgehen soll. Also wenn zum Teil geltendes Recht nicht umgesetzt wird, ist es das eine, dann müssen wir halt das Recht ändern. Aber irgendwie mir fehlt, also was ich mir von dem 24. erhoffe, ist, dass wir bei den Piraten vielleicht ein wenig so ein Gesamtkonzept uns ausdenken könnten, wie es laufen würde oder laufen könnte, und das dann halt dann nach außen wurde schon, oder dass wir auf die Frage, was sagt denn ihr zu den Flüchtlingen, überhaupt antworten können, weil im Moment sagt unser Bundesvorstand, ist nicht unser Hauptthema, wir machen lieber auf Datenschutz, aber mein Thema ist, ich denke, das wird bestimmt ein großes Wahlkampfthema sein, und ich denke, wir als Piraten können nicht sagen, wenn irgendjemand kommt, ja, was sagt denn ihr zu den Flüchtlingen, ach, das ist uns egal, uns ist der Datenschutz viel wichtiger. Also ich meine, dann dann haben wir die 1% aber wirklich verdient, die uns dann irgendwie das Wahlergebnis vorher gesagt hat. Ja, das stimmt. Ich habe gefunden im ominösen Internet von einem Enno Lenze, ein FAQ für besorgte Bürger, den packe ich auch in den Notizen zu dem Podcast, wo er ein bisschen auf die aktuellen Ursachen eingeht und vor allem die Fragen, die so weitläufig gestellt werden. Da wird darauf eingegangen, warum fliehen Leute, und über die allgemeinen, war zum Beispiel die Frage, warum haben alle Smartphones? Und man schreibt halt, weil sie nicht alle waren. arm waren, sondern aus dem Krieg kommen. Und das war jetzt nur ein Auszug, da steht noch ein bisschen mehr da. Aber so immer in drei, vier Sätzen zusammengefasst für das, für die gröbsten Fragen, womit man die meisten Fragen und Behauptungen der Leute entgegenkommen kann. Das finde ich schon mal nicht schlecht, das ist zumindest ein Anfang. Ja, und ich denke, man muss da sogar weitergehen. Und zwar, ich denke, man muss eigentlich aktiv da in die Informationspolitik gehen. Weil das ist ja wirklich so, man kommt aus irgendeinem, also das sind ja nicht einmal braune Haufen, aber es sind diese berühmten besorgten Bürger kommen dann, ja, und warum tragen die dann alle diese berühmten Markenschuhen? Und dann, und warum haben die, genau, warum haben die alle Smartphones? Denen geht's ja alle nicht so schlecht. Und dann musst halt darauf antworten. Und wenn, also, es klingt für mich schlüssig, dass es halt, das sind halt diese Kleiderspenden. Und ich meine, wenn dann die hier Lebenden ihre alten getragenen Adidas- und Puma-Schuhe losgehen, dann laufen die halt einmal mit Adidas- und Puma-Schuhen oder Nike oder sonst irgendwas rum. Und das mit den, also das mit den Smartphones ist im Prinzip eigentlich genau das Gleiche. Und das ist eigentlich ein ziemlich piratiges Thema, weil ich immer denke, also meine erste These ist, wir müssen uns mal überlegen, ob das überhaupt eine Flüchtlingswelle ist oder ob das nicht so langsam völkerungswanderungsmäßig ist. Also weil wir leben ja alle immer globaler und wenn die da drüben in ihren Lagern hocken und ein Smartphone haben und dann schauen, wie mit drei Klicks, wie es in Deutschland oder in anderen Ländern zugeht, also da würde ich wahrscheinlich, wenn ich da unten bin, auch nicht hocken bleiben, sondern mich auf dem Weg bleiben. Und auf der anderen Seite ist das Smartphone halt, einmal wird genutzt für zur Orientierung, um halt mit daheim in Kontakt zu bleiben, mit dem genau, was halt die Piraten auch machen, mit Mumble und WhatsApp und was weiß ich. Also das der digitale Wandel, den die Piraten sich da als Leitfaden auf die Fahnen schreiben, ich denke, der hat schon ziemlich viel mit dieser Flüchtlingswelle zu tun, weil ich denke, vor 10 Jahren hätte es das wahrscheinlich in dem Ausmaß oder in so technisch, wie das jetzt abläuft, dass die da ihre Routen vorher planen und wissen und dann auch sofort Feedback geben, da geht's und da geht's nicht und da kannst du da hingehen und da kannst du da hingehen. Das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben. Ja, das stimmt. Wobei Völkerwanderung, ja, ich persönlich würde das eher in Klammern mal setzen. Ich denke, es ist hauptsächlich der Krieg Syrien, Irak, was die Leute dazu bewegt, wegzugehen, weil auch diese Länder, die Leute leben ja nicht in irgendwelchen Hütten irgendwo in der Wüste, sondern die haben ja auch Hochhäuser, die haben Internet oder leider inzwischen hatten. Es ist ja alles zerbombt worden, also es ist kein klassischer Flüchtling jetzt irgendwo aus dem Busch in Afrika, wo man so das klassische Flüchtlingsbild hat. Und selbst die sind heutzutage in der an die Technikwelt angeschlossen. Es gibt, ich weiß nicht mehr genau wo es, wenn ich es nochmal finde, reiche ich die Quelle nach. In Afrika jetzt zum Beispiel werden keine Glasfaserleitung jetzt mehr in jedes Haus oder ähnliches gebaut, sondern die machen das hauptsächlich über Funkantennen. Und bauen da überall G3, LTE-Türme etc. auf, weil das einfach für die Fläche viel einfacher ist, die Leute zu versorgen. Da hat denn auch jeder ein Smartphone. Und zum Glück gibt es ja auch mit Android ein relativ offenes System oder ein offenes System, wo auch die Geräte nicht so teuer sind, sodass also jeder auch jeder Flüchtlinge haben können, Quatsch, jeder ein Smartphone haben kann. Ja, also ich habe die Zeit von letzte Woche gelesen oder beziehungsweise das ist auch das mit dem Smartphone. Es gibt ja quasi aus dem von asiatischen Herstellern quasi extra so günstige Smartphones für 60, 70 Dollar, die quasi in Afrika gut gehen. Und wir, ja, Afrika ist ziemlich flächendeckend groß, nicht in der Sahara, nicht, aber dieses Funksystem. Und das mit der Völkerwanderung, das würde ich so nicht einfach unter den Tisch lassen, weil ich meine, die Syrer, die beschäftigen uns jetzt die letzten Monate, aber wir hatten schon mal das im Januar, Februar, wo so diese erste Welle kam, das waren die Afrikaner und die gibt's immer noch, die mit ihren Booten kommen. Und die kommen zwar auch teilweise aus Bürgerkriegs-Herkunftsländern, aber da spielen halt auch noch andere Sachen eine Rolle. Und ich denke, es wird so weitergehen. Aber es kann sein, dass so weitergeht. Und dann müssen wir uns halt als Deutsche und als Europäer fragen, wie man damit umgehen. Ja, ich denke, man muss hauptsächlich an den Ursachen was arbeiten. Wenn wir sehen, dass wir unsere alten Schlachtabfälle, sage ich mal, oder die Hähnchenbrust, die behalten war, vielleicht doch mal einen Teil keulen, aber den Rest schicken wir dann gefroren nach Afrika. Und die Bauern in Afrika können ihre Hähnchen nicht mehr verkaufen und gehen damit pleite. Das ist auch eindeutig der falsche Weg. Und dabei trifft jetzt noch so das letzte Thema, weil wir sind jetzt knapp schon an den 50 Minuten, also knapp an der Stunde dran. Wir haben den Afrikanern Freihandelsabkommen aufgebürdet, wo wir ihnen es diktieren, wie es gemacht werden soll, dass die keine Zölle, Schutzzölle, was die einzige Möglichkeit wäre, die Flut an Produkten, die wir runterschicken, so teuer zu machen, dass die Einheimischen wieder eine Möglichkeit haben, selber zu produzieren, zu verkaufen, dass die das dadurch nicht machen können. Und ich weiß jetzt, harter Schnitt, aber am Wochenende war ja in Berlin 250.000 Leute gegen TTIP, gegen CETA auch drauf, auf der Straße. Ja, also ich meine, du hast schon recht, es hängt alles zusammen. Also vor allem, man muss sich halt auch gesamtgesellschaftlich fragen, wie macht es Sinn? Ne? Also macht es Sinn, dass wir hier unsere Wirtschaft fördern und dann buddern die ganzen, wir in Deutschland, ich glaube, so ist es, wir in Deutschland essen die ganzen Hühnerbrüste und die ganzen Schlägel landen wieder in Afrika und dann können die Afrikaner ihre ganzen Hühner nicht verkaufen. Also gehen dann pleite und machen sich dann, also jetzt ganz grob gesagt, auf den Weg. Ist das gesamtgesellschaftlich sinnvoll? Weil dann kommen ja im Prinzip, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, die Kosten wieder auf uns zu. Wenn die jetzt da sind, verursachen uns Kosten. Also ich denke, das mit den Waffenexporten ist ja auch das andere, dass ich glaube, noch nie so viel Deutschland Waffen exportiert hat wie in diesem Jahr. Und dann kommen die dann in diesen Krisenherden eingesetzt und dann kriegen wir das Ergebnis präsentiert. Ich denke, das sind Diskussionen, die man langfristiger führen muss und wo man, glaube ich, schon in der einen oder anderen Ecke komplett umdenken muss. Und ich denke, da könnten wir Piraten schon das ein oder andere dazu beitragen. Ja, auf jeden Fall. Aber das machen wir jetzt nicht mehr heute. Gerade mit dem Blick auf die Zeit, 50 Minuten. Ich würde jetzt gerne langsam zum Ende kommen, damit das auch alles gar nicht so lange dauert. Du hast das schon ganz gut gesagt, da müssen wir drüber diskutieren. Ich würde vorschlagen, das verlegen wir auf den nächsten Mal. Wir planen ungefähr so grob einmal im Monat einen Podcast neu aufzunehmen und den dann zu veröffentlichen. Ich arbeite auch an einem RSS-Feed, damit man das schön im Podcatcher abonnieren kann. Ob das jetzt gleich am Anfang klappt, ich gehe mal davon aus, aber wenn die Technik dagegen spielt, dann wird es noch etwas dauern. Ich muss das jetzt nochmal anhören, nochmal ein bisschen was rausschneiden, gerade am Anfang. Dann schauen wir mal, wenn es euch gefällt. Ja, sorry, das war mein Handy. Das habe ich natürlich professionellerweise nicht lautlos gemacht. Ich habe gedacht, das war der Schlussgong. Ja, gut, das könnte man sich auch einfallen lassen. Wenn ihr Fragen an uns habt, einfach auf der Seite wird eine E-Mail-Adresse stehen, die jetzt noch nicht freigeschalten ist, weil mir die Idee, wir sollten eine E-Mail für den Podcast haben, auch gerade erst gekommen ist, wo wir schon aufzeichnen. Grandiose Vorbereitung, aber das kommt noch. Michael, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Nee, also doch, natürlich will ich was zum Abschluss sagen. Also ich finde es ganz gut, dass wir jetzt mal so gestartet sind und ich denke, wir sollten das öfters machen und üben und vielleicht können wir ja dann mit solchen Podcasts mal wieder es schaffen, dass in Mittelfranken und in ganz Bayern oder deutschlandweit die Piraten wieder an den Themen interessiert sind und dass wir mit solchen Mitteln da zum Austausch beitragen können. Das war ein sehr gutes Schlusswort, Michael. Ich danke dir für die Zeit und euch fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag, egal wie lange noch dauert. Und wir sehen uns wieder. Ciao. Tschüss.